27. Kapitel. Mit euer Gnaden Wohlwollen, sagte er, ist es eine Brücke in unseres jungen Junkers Nase. Als er ihn mit seinem verdammten Klimperkrame auf die Welt geholt hat, so hat er ihm die Nase gedrückt, dass sie so platt in seinem Angesicht ist, sagt Susanna, als ein Pfannkuchen. Und nun macht er von einem Lappen Kattun und einem Spierchen Fischbein aus Susannens Schnürleib eine falsche Brücke, die sie wieder aufrichten soll. »Oh, Bruder Toppi, komm, führ mich sogleich nach meiner Kammer«, schrie mein Vater auf.